fressen, stark sein. Heißt es, dass mein Leben besser wird, wenn ich mich freue auf den Grabstein? Sorry, dass ich irgendwie nicht weiter weiß, dass egal was ich auch schreibe, alles klingt für mich so gleich. Und vielleicht hast du dir gerade das gedacht, was der Tricky für eine Scheiße von sich gibt und was er macht. Pech gehabt, irgendwie bin ich nicht bei der Sache, was ich mache. Ein Lied nach dem anderen, ich lache. Ich hab hier meinen Platz gefunden auf der Erde und mach das, was mich berührt, so lange bis ich sterbe. Ich würde gerne, gerne mal nicht sagen, was ich fühle. Viele Leute schaffen es, sie zeigen mir die Kühle. Doch ich bin ein Mensch, der das Herz offen zeigt. Tut mir leid, das ist nur mein herzlicher Geist. Und ich weiß, ihr habt keinen Bock drauf, gewiss, weil er weiterhin nur das, was euch peinigt, vergisst. Ja, ich hab Gefühle, die mir andere nicht zeigen und kann berühren, wo es andere nur meiden. Ein Gefühlsmensch, weißt du, was ich brauch? Wenn du ein Gefühl kennst, scheißt du nicht drauf. Ja, ich hab Gefühle, die mir andere nicht zeigen und kann berühren, wo es andere nur meiden. Ein Gefühlsmensch, weißt du, was ich brauch? Wenn du ein Gefühl kennst, scheißt du nicht drauf. Warum kann ich einfach nicht das tun, was ich mache? Und dass alle sagen, es ist einfach gut, dass du lachst. Kennst du das? Sicher nicht, denn du bist so perfekt. Du verbindest diese Welt, sodass dich jeder am Arsch leckt. Hab's gecheckt. Ich muss mir jetzt einreden, dass ihr jetzt ohne mich das Beste und das Krasseste verpasst. Was ist das? Meine Wunde ist ein offenes Buch. Und du stichst und du stichst und du stichst immer zu. Hast du jetzt genug? Darf ich auch einmal? Denn ich bin doch schon am Boden. Aber nein, du trittst nach, du nennst es Schicksal. Ist ja ein Witz da, kann ich noch nicht lachen. Ich bin nicht wie du, ein Wichser. Es wird finster, alles geht zugrunde. Doch ich hab ein großes Herz, gar ist kein Platz mehr für Lunge. Ich will einfach das, was ich verdiene und noch mehr. Nicht, dass ihr mich liebt und wenn ich jemand anders wär. Ja, ich hab Gefühle, die mir andere nicht zeigen und kann berühren, wo es andere nur meiden. Ein Gefühlsmensch, weißt du, was ich brauch? Wenn du ein Gefühl kennst, scheißt du nicht drauf. Ja, ich hab Gefühle, die mir andere nicht zeigen und kann berühren, wo es andere nur meiden. Ein Gefühlsmensch, weißt du, was ich brauch? Wenn du ein Gefühl kennst, scheißt du nicht drauf. Ey, Verzeihung, ich bin ein bisschen stoned. Aber ich kann mir das erlauben, weil es ist einfach trickreich, ein Lied aufzunehmen in einem anderweitigen Bewusstseinszustand. Yeah. Komm mal auf die Idee, komm mal auf die Idee.